dann Bescheid, wir sind gut drauf. Alle gehen raus und sehen gut aus. Genau wie wir wissen auch nicht, was der Tag bringt, doch die Vögel singen schon. Es ist so schön, heute wieder hier zu sein. Es ist so schön, euch alle jetzt zu sehen. Ich weiß genau, ihr habt auch drauf gewartet. Ich kann es doch in euren Augen sehen. Ich vergiss nie den Tag, an dem wir, fragt mich nicht wann, gemeinsam Luftschlösser baut, tendenziell gut, partiell noch Mut, Blödsinn im Kopf. Jahreswechsel reduziert, stell dir mal vor, der Nebel verzieht sich. Stell dir mal vor, der Winter wär vorbei. Kein Frost, kein Frost, nur Sonnenblumen. Und wir sind alle mit dabei. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein, yeah. Du kannst es hören, du kannst es sehen, du kannst es spüren. Lass dich von unserem Sound entführen, wir dich weg von O und Je hin zu Oh yeah, oh Gott. Wie ist das schön? Stell dir mal vor, der Nebel verzieht sich. Stell dir mal vor, der Winter wär vorbei. Dein Frust, nur Sonnenblumen. Und wir sind alle mit dabei. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön sein. Oh Gott, muss das schön sein, so schön. Oh Gott, war das schön. Oh Gott, so schön sein.